In einer Ecke des Himmels glänzte ein Stern. Ihr Name ist Aleia, Schönheit und Glanz so fern. Mit jedem Schritt entfaltet sich ein Zauber ohne Gleichen. Deine Haut offenbart deine himmlische Kunst. Deine Augen zwei Sterne. Zwei Sterne erfüllen. corrente, un deseo ardiente. Aleja tu presencia, es un sueño, un anhelo sin final. Tu esencia es la fuente de un amor inmortal.